springen auf, das Licht ist hell. Sandra und Mattus, unser Leben ein Schnell. Hier im Retronom, wo die Freude lebt. Pinball fliegt und der Spaß niemals verweht. Das Herz schlägt schnell. Wir werden eins, wenn der Sound ertönt wie ein Held. Heidera und Mattus, wir sind das Mattus. Oh, Akkaokais, wir tanzen bis zum Morgen. Pinballs und Air-Hockey ohne Sorgen. Außerirdische Cocktails, die Sinne explodieren. Die Community rockt, wir lassen nichts